Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bedanke mich für die Einladung. Gebeten wurde ich, über linke Perspektiven auf den Zionismus zu referieren. Der Name oder der Titel des Vortrags kann ja zweierlei bedeuten. Der eine, linke Perspektive, die es im Zionismus gegeben hat, das heißt also in der historischen Entwicklung des Zionismus, die gelte es dann herauszustellen und vielleicht auch das Spezifische des Linken im Zionismus zu erörtern. Die andere Perspektive könnte die sein, die von außen kommt, das heißt also wie außerhalb des Zionismus der Zionismus betrachtet bzw. links wahrgenommen wird, sowohl das Linke am Zionismus als auch eben das nicht mehr ganz so Linke bzw. das Anti-Linke im Zionismus. Und das wäre dann natürlich eine ganz andere Perspektive, auch eine, die sozusagen dann irgendwie sich historisch dahingehend außerhalb des historischen Prozesses stellt, indem man das Vergangene bzw. das Gewordene dann reflektiert. Ich möchte gleichwohl doch aber erstmal mit dem beginnen, was heute schon nicht mehr selbstverständlich ist, weil es mehr oder weniger verkommen ist bzw. untergegangen ist. Aber man muss wissen, dass der Zionismus, wenn ich ihn jetzt als den politischen Zionismus seit dem Ende des 19. Jahrhunderts über das 20. Jahrhundert hinaus bis hin zur Gründung des Staates Israel und bis zum heutigen Tag so in Augenschein nehme, dass der Zionismus ursprünglich von einem zutiefst für die damalige Zeit schon linken Impuls ausgegangen war. Das heißt, es gab im Zionismus einen ziemlich hoch entwickelten und auch für die damalige Zeit schon in höchstem Maße progressiven Sozialismus, der sich nicht nur niederschlug in einer theoretischen Gesamtvorstellung von dem, was das zukünftig zu gründende Land ist. Sie wissen ja, der Zionismus beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts, die Staatsgründung erfolgt erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber schon im Vorlauf gab es schon eine Vorstellung, die auch theoretisch ist. Die wird auch gleich dialektisch zu erörtern sein, weil die Vorstellung und die Praxis nicht unbedingt miteinander hergingen. Aber es gab auch eine Praxis, die zu einem bestimmten Zeitpunkt sogar von gestandenen Sozialisten als vielleicht gelungenste Vorstellung eines sozialistischen Gemeinwesens, nämlich die sogenannte Kibbutz-Bewegung. Das heißt also die Kollektive, die es zu Beginn gegeben hat. Und diese Kibbutz-Bewegung dachte schon in Begriffen der Abschaffung des Privateigentums, in Kategorien des Kollektiven, auch als eine Ausrichtung auf das Historische, aber auch in Kategorien der Befriedigung individueller Bedürfnisse, wenn sie nicht auf Kosten des Kollektiven kamen, und auch die Möglichkeit, den Menschen emanzipativ zu denken, als jemand, der sich ja gerade in diesem sozialistischen Gebilde zu entwickeln hätte. Das hatte viel Auswirkung auf die Arbeitswelt im Kibbutz, im sozialistischen Wesen des Kibbutz. Das hatte eine Auswirkung auf die Erziehung im Kibbutz. Das hatte auch auf die Kulturpraxis im Kibbutz eine große Auswirkung. Es war mehr nur als das Kombinat oder als die Sowjetbildung. Es war in der Tat eine Gemeinschaft, die sich als eine solche verstand und von daher auch theoretisch sich ausrichtete. Wichtige Leute übrigens waren sowohl Leute in der Kibbutzbewegung, aber auch noch vor der Kibbutzbewegung ein Mann wie Borchow beispielsweise, der in der Tat versuchte, Zionismus und Sozialismus zusammenzudenken. Und das darf man nie vergessen. Man darf nie vergessen, dass es diesen Impuls im Zionismus gegeben hat. Und man kann im Grunde genommen auch sagen, dass wenn ich die Hauptströmungen des Zionismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Augenschein nehme, dass sie im Grunde genommen sozialistisch, teilweise sogar auch kommunistisch ausgerichtet waren. Aber, und dieses Aber muss gleich mitgedacht werden, denn wenn ich sagte Sozialismus und Zionismus, so sage ich jetzt rein theoretisch, war mit dem Sozialismus etwas Universelles gedacht und mit dem Zionismus zwangsläufig etwas Partikulares. Das Partikulare war dahingehend ein Moment, das eine historische Notwendigkeit darstellte, als der Zionismus sich verstand als die Befreiungsbewegung, die Emanzipationsbewegung des jüdischen Volkes. Und wenn man bedenkt, aus welchen Impulsen diese entstanden war, also diese Bewegung entstanden war, war dies Partikulare spezifisch auf Juden bezogen, weil man mehr oder weniger reagierte auf etwas, das sich in der Neuzeit, besonders dann in der Moderne und ganz besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts sich herausbildete, nämlich der europäische Antisemitismus. Das heißt, mehr als der Zionismus zu einem bestimmten Zeitpunkt schon mit Bewusstsein sagen konnte, was es positiv gesetzt, eben sozialistisch zu sein hat, hatte seine allen ernsten Impulse reaktiv, also reagierend auf das, was sozusagen den Juden im diasporischen Dasein, im Exildasein widerfuhr. Jetzt, wenn ich das diasporische oder das Exildasein als Kategorien verwende, rede ich schon zionistisch. Denn im Grunde genommen, wenn man sich genau betrachtet, was waren die Emanzipationsbewegungen des Judentums, beziehungsweise wie meinte das Judentum, sich mit dem auseinanderzusetzen zu sollen, was die Moderne brachte, so muss man sagen, dass es in dem Moment, wo der europäische Nationalstaat entstand und die Selbstsetzung der Völker als souveräne Völker im modernen Nationalstaat. Ausgangspunkt war für mich das vor allem also die Französische Revolution. In dem Moment, wo die bürgerliche Gesellschaft entstanden war, mit ihrem Citoyen-Begriff, mit ihrem Bürgerbegriff und von daher auch mit einer einhergehend mit einer radikalen Verwandlung der Produktionsweise, nämlich im Bürgertum auch mit dem Aufkommen und der Industrialisierung eben auch die Grundlegung des Kapitalismus, wie er sich im 19. Jahrhundert entwickelte. In dem Moment entstand auch etwas, das für die Juden ganz neu war, nämlich die Tatsache, dass sie in dieser bürgerlichen Gesellschaft nun nicht mehr in einem Ghetto-Dasein sich zu integrieren hatten, sondern ganz im Gegenteil eben als Bürger dieser neuen bürgerlichen Gesellschaft. Das ist leichter gesagt als getan, das muss man sagen, denn gerade in dem emanzipativ sich denkenden bürgerlichen Gesellschaften mit Menschheits- und mit Menschen- und Bürgerrechten entfaltete sich schon nicht mehr religiös motiviert, schon nicht mehr irgendwie als der konventionelle religiöse Judenhass gedacht, entwickelte sich sozusagen der moderne Antisemitismus, der weit mehr ökonomische und gesellschaftliche Impulse einbrachte, säkulare, also keine religiöse, aber dafür mit einer Vehemenz, praktiziert wurde, die was ganz anderes war als die gängigen Pogrome in Osteuropa oder eben die Judenverfolgungen, wie man sie kannte, noch aus der Zeit der Kreuzzüge, aus der Zeit der spanischen Inquisition, sondern eben die Frage, inwieweit überhaupt Juden integrierbar sind. Die Frage, inwieweit Juden integrierbar sind, das, was man späterhin im 19. Jahrhundert als das jüdische Problem apostrophierte, war keine Erfindung der Juden. Also das sogenannte jüdische Problem war keine Erfindung der Juden als das jüdische Problem, sondern von Nichtjuden, den Juden sozusagen dann vor die Tür gestellt. Ein zu lösendes, was man sich gar nicht selber gewünscht hatte. Und da haben sich aber dann mehr oder weniger drei, reagierend auf das sogenannte jüdische Problem im 19. Jahrhundert, drei Strategien im Judentum herausgebildet. Die eine war die, dass man sagte, Juden müssen sich unbedingt assimilieren, sozusagen in die bürgerliche Gesellschaft, die sich herausgebildet hatte, eben als Bürger integrieren, akkulturieren, assimilieren. Das bedeutet ja mehr oder weniger ihre jüdische Identität ablegen zugunsten einer neuen, sozusagen abstrakt globalen oder, wenn Sie wollen, universellen Identität, nämlich die Identität des Bürgers. Gerade in Deutschland, muss man übrigens sagen, im 19. Jahrhundert bildete sich dabei ein Judentum heraus, das sich mit dem deutschen Staat und mit der deutschen bürgerlichen Gesellschaft so identifizierte, wie es mit keinem anderen Land vergleichbar ist. Es ist also gemessen daran, was den Juden dann gerade in Deutschland im 20. Jahrhundert widerfahren ist, ist es einer der größten Paradoxien oder eines der größten Tragödien, dass wenn es eine Chance gegeben hätte im 19. Jahrhundert, dass die Juden sich assimilieren könnten, war es gerade in Deutschland. Die zweite Strategie, die es ermöglichte, den Juden sich mit dem jüdischen Problem auseinanderzusetzen, war der Sozialismus. Mit dem Sozialismus meinte man, dass man die gesamte Menschheitsbefreiung auch für die Juden applizieren sollte, was so viel bedeutete, dass die Juden ein Teil der allgemeinen menschlichen Emanzipationsbewegung sein sollten. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Juden Sozialisten waren, schon im 19. und im 20. Jahrhundert. Es kommt nicht von ungefähr, dass einige von ihnen auch gestandene Revolutionsführer und sozialistische und kommunistische Dominanzfiguren da stellten, alleine wenn wir an Trotzki und Rosa Luxemburg und so weiter denken, aber das sind nur zwei prominente Beispiele von Hunderten, die es gegeben hat. Sozialismus wurde über das Partikulare hinausgehend als Juden sind ein Teil der allgemeinen Menschheitsbefreiung. Ein Mann wie Marx, der einen nicht sehr appetitlichen Aufsatz geschrieben hat zur Judenfrage, verwendet dabei die Kategorien, die teilweise sich so anhören könnten, als seien sie antisemitisch, weil er den Juden immer nur mit dem Schacherjuden und so weiter identifiziert. Aber was er damit meinte, war, also wenn ich mal Marx rechtfertigen darf, dass das, was den Juden sozusagen historisch auferlegt worden war, nämlich die Berufe der Zirkulationssphäre, weil sie eben nicht landwirtschaftlich ansässig werden wollten, dass sie das überwinden könnten, wenn sie sozusagen ein Teil der allgemeinen Befreiung der Gesellschaft werden. Also Juden jetzt nicht irgendwie als eine Sonderklasse, Juden nicht als eine Sonderkategorie, sondern Juden eben als Menschen, die dann allgemein befreit werden, so wie der Sozialismus sich das vorstellte. Es gab allerdings mit einem Mann wie Moses Hess, der auch aus dem Marx-Kreis mehr oder weniger kam, sogar dem Marx sogar Ideen eingab, beziehungsweise von Marx kritisiert wurde, weil sie die Ideen für Marx Vorstellung nicht radikal genug waren, der Meinung war, dass der Sozialismus, obwohl er selber Sozialist war, dieser Moses Hess, dass der Sozialismus im Fall der Juden nicht ausreichen würde. Das heißt, für die Juden müsse es auch eine nationalstaatliche Lösung geben. Ich rede jetzt schon von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wobei noch lange, lange Zeit es dauern wird, bis es zu einer Staatsgründung, Nationalstaatsgründung der Juden kommen wird. Dieser Mann hat, also Karl Marx hat in Tel Aviv keine Straße nach seinem Namen benannt. Aber Moses Hess hat einen, weil Moses eben auch Zionist war. Und somit bin ich bei der dritten Strategie. Die eine war, wie gesagt, Assimilation, die zweite war Sozialismus und der dritte war eben der Zionismus. Der Zionismus bedeutete mehr oder weniger die nationalstaatliche Lösung des jüdischen Problems. Juden müssen einen eigenen Staat kriegen. Jetzt, wenn man sagt, Juden müssen einen eigenen Staat kriegen, dann hat man schon etwas Partikulares, denn wenn Juden Bürger des Nationalstaats werden, aber das Kriterium dafür, dass sie Bürger in diesem Nationalstaat werden, das Jüdischsein bedeutet, dann ist das eben partikular, dann ist es eben nicht universell. Das heißt also, für den Franzosen ist ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts jedenfalls prinzipiell egal, ob der Bürger katholisch oder protestantisch oder jüdisch oder islamisch oder also ein Moslem oder ein Buddhist ist, prinzipiell sage ich jetzt. Es ist ihm, bitte? Ob er religiös ist oder Atheist, ob er schwarz oder rot oder gelb oder weiß ist, prinzipiell, ich rede jetzt also von dem Begriff des Citoyens, der sich sozusagen durch diese partikularen Attribute nicht beeinflussen lässt in dem abstrakten Brief des Citoyens. So war das im Judentum, im Zionismus von vornherein anders. Befreit sollten werden in dem nationalstaatlichen, in der nationalstaatlichen bürgerlichen Gesellschaft des Zionismus, eben der Jude. Und der Jude, musste man jetzt sagen, definieren, was ist er denn? Ist es eine Religionsgruppe? Was macht man dann mit allen Juden, die nicht mehr religiös sind? Und Sie wissen, viele, viele, viele Juden sind nicht religiös. Oder ist er etwa ex negativo bestimmt? Das heißt, dadurch, dass er ein Verfolgter ist, wird sein jüdisches Bewusstsein erstmal geschärft. Also indem er sozusagen antisemitische Erfahrungen macht, wird er dann erst sozusagen zum Juden. Oder ist es etwa eine säkulare jüdische Tradition, die der Jude sozusagen annimmt? Beispielsweise eine, die meine eigene ist, von Moses Mendelssohn ausgehend über Heinrich Heine und Karl Marx bis hin zu Freud und zu Einstein und zur Frankfurter Schule. Dieses Problem ist bis zum heutigen Tag nicht geklärt. Der Grund, warum es in Israel bis zum heutigen Tag noch keine Verfassung gibt, hat eben mit diesem Umstand zu tun, nämlich mit der Tatsache, dass die Frage, wer ist Jude oder was ist ein Jude, zwar religiös definiert ist, aber für den Bürger Israels nicht von Ausschlag zu sein hat. Und deshalb hat man sich verfassungsmäßig noch nicht darauf einigen können, Mihu Yehudi, wer ist Jude. Dieses Moment des Ex Negativo möchte ich jetzt als eines der ersten Attribute des Zionismus herausstellen und Ihnen jetzt weniger historisch als strukturell darstellen. Wenn ich sage, dass ein Jude sich über den Antisemiten definiert, ich bin Jude, weil der Antisemit mich als Jude sieht, und wenn er mich als ein solcher sieht, dann bin ich von ihm so wahrgenommen. Und wenn ich von ihm auch als ein solcher verfolgt werde, dann ist das mehr oder weniger ein Teil meiner Identität, ob ich es will oder nicht will. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber so werde ich ja sozusagen von meinen Residenzgesellschaften angesehen. Dieses Ex Negativo war in der Tat ein Grundmoment in der Gründung des Zionismus. Der Zionismus war reaktiv, weil er auf den europäischen Antisemitismus reagierte, und von daher war das erste und allerwichtigste und bedeutendste Postulat des Zionismus die Negation der Diaspora. Diaspora bedeutet sozusagen, dass Juden in Residenzgesellschaften leben, die nicht jüdisch sind. Negation der Diaspora bedeutete im Zionismus, dass das diasporische Dasein, das Exildasein sozusagen der Juden aufgehoben wird. Wie? Indem Juden aus ihren Residenzgesellschaften auswandern in ein künftig zu gründendes zionistisches Land, das eines Tages auch Israel heißen wird. Aber jetzt muss man bedenken, wenn man sagt, dass ich mich über das Negative definiere, dann ist es natürlich, ich bin vorhin als Hegelianer apostrophiert worden, dann ist das natürlich nach Hegel, dann bin ich natürlich als alter Hegelianer, sage, ja, immer ist das Negative auch mit dabei, denn nur so kann ich sozusagen dann irgendwie auch weiter fortkommen, indem ich nicht, das heißt, ich muss sozusagen immer mit historischen Momenten mich auseinandersetzen, wo das Antithetische sozusagen, die Antithese zum Bestehenden sozusagen mich dann fortbringt. Aber wenn dieses Negative mehr oder weniger zum Positiven umschlägt, indem ich sage, ich bin Jude deshalb, weil ich verfolgt werde. Ich bin Jude, weil ich nicht dort gemocht werde und nicht deshalb, ich bin Jude, weil ich etwas positiv setzen möchte. Dann hieß dieses Ex Negativo auch ein Moment, das in eine politische Kultur einhergehen kann oder eingehen kann, was dann von größter Bedeutung sein kann für die gesamte Mentalität einer politischen Kultur. Die nämlich eines Tages sagt, wir brauchen das Land Israel, weil es den Antisemitismus gibt. Wir müssen den Antisemitismus haben, damit es das Land Israel gibt. Und so wird somit die Shoah, die Holocaust, der jüdische Holocaust, zu einem Argument für den Zionismus. Denn bedurfte es eines letzten empirisch-historischen Beweises, dafür, dass der Zionismus Recht hatte, indem er sagte, Juden müssen einen eigenen Staat haben, war er mehr oder weniger mit Auschwitz erbracht. Hätte es das Land Israel gegeben, bevor, also den Staat Israel gegeben, bevor der Holocaust stattgefunden hat, wären möglicherweise sehr, sehr viele Juden gerettet worden. Somit sagte dann der Zionismus, wir haben sozusagen mit dem Holocaust den historischen Beweis dafür erbracht bekommen, dass der Zionismus Recht hatte mit seiner Forderung der Negation der Diaspora. Bin ich klar in dem, was ich versucht habe, ihm darzustellen? Aber verstehen Sie jetzt auch, was es dann heißt, wenn ich sage, der Zionismus ist auf der einen Seite reagiert auf den Antisemitismus, aber er braucht sozusagen den Antisemitismus auch, um sich selbst zu definieren. Ein zweites Moment, das damit einhergehen kann, mit dieser Grundstruktur des Ex Negativo, wäre beispielsweise die Sicherheitsfrage, weil der Zionismus das geworden ist, was er geworden ist, wir reden gleich historisch darüber, wie er das geworden ist, was er geworden ist, hatte von Anbeginn ein Sicherheitsproblem zu bewältigen. Welches Sicherheitsproblem? Nämlich die Tatsache, dass es in ein Land eingedrungen ist, von dem er in Anspruch nahm, als ein Volk ohne Land in ein Land ohne Volk zu kommen, was natürlich eine Ideologie war. Es gab ja eine andere Kollektivität in diesem Land, es war kein leeres Land. Aber in dem Moment, wo er diesen Anspruch nahm, hat er sozusagen dann den Eindringling objektiv abgegeben, er hat kolonisiert. Ich glaube nicht, dass es mit dem klassischen Kolonialismus etwas zu tun hat, aber er hat kolonisiert, der Zionismus hat kolonisiert, hat Landnahme betrieben, Landkauf betrieben, Landeroberung betrieben und von daher hat er von vornherein in Palästina, auch ein feindliches Umfeld hergestellt, das später nach der Staatsgründung auch, wie Sie wissen, dann von einem gesamten geopolitischen Umfeld. Somit wurde die Sicherheitsfrage sozusagen zu einem konstitutiven Moment, dass man sich sozusagen dann über dieses Moment der Sicherheit definierte. Wenn man heute über den israelischen Militarismus redet, dann hat er eine ganze Menge damit zu tun, dass man sozusagen die Sicherheitsfrage, die objektiv bestanden hat, eines Tages zum Fetisch erhoben hat, eines Tages wirklich zu einem konstitutiven Moment der Selbstidentität herausgebildet hat, womit mutatis mutandis sozusagen man wieder ex negativo war. Warum müssen wir Sicherheit haben? Weil wir von allen bekriegt werden. Warum werden wir von allen bekriegt, ist schon wieder eine andere Frage, ob man sich diese Frage stellt. Das Ganze kulminierte dann mit dem Holocaust zu einem Moment, wo man sagte, die Welt, also es gibt im Hebräischen den Ausdruck, die ganze Welt war gegen uns, beziehungsweise die ganze Welt ist gegen uns, weil die Welt sozusagen passiv dastand, als die Juden wie Vieh zur Schlachtbank geführt worden waren. Was übrigens in vielerlei Hinsicht auch stimmte, man hat ja nicht versucht, sozusagen den jüdischen Holocaust zu verhindern, was aber auf der anderen Seite dann im Zionismus zum Argument geronnen war. Die ganze Welt ist sozusagen gegen uns und diese ganze Welt ist gegen uns, auch nachdem wir schon den Staat bekommen haben und nachdem wir die größte Militärmacht im Nahen Osten geworden sind und nachdem wir mehr oder weniger auch selber schon etwas generiert haben, von dem gleich zu sprechen sein wird, was immer, die Welt ist gegen uns. Die Welt ist gegen uns, manifestierte sich beispielsweise in dem Spruch von Ben-Gurion in den 50er Jahren bereits gemacht, als er das Jiddische, im Jiddischen, wenn man im Jiddischen, also in der Sprache des osteuropäischen Judentums, wenn man ein SCH, also ein Sch, vor einem Wort setzt, dann gibt man mehr oder weniger diesem Wort einen pejorativen Beigeschmack. Heißt im Hebräischen die UNO. Schmumm heißt, die UNO ist nicht relevant für uns. Wenn Sie wollen, im Deutschen UNO, Schmuno. Und das ist mehr oder weniger, was schon der Ben-Gurion ausgedrückt hat, im Sinne von, es ist wichtig, was die Juden tun und nicht, was die Welt sagt. Es ist wichtig, was die Juden praktizieren und nicht, was die UN sagt. Und in dem Moment, wo das selber zum neuen Fetisch gereift war, war es eines Tages so, dass man anfing von der Welt, in dem Moment, wo sie Israel sich kritisch gegenüber äußerte, beispielsweise BDS, wie hier gerade angekündigt war, war es keine Sache, die in der Sache selber irgendwie analysiert wurde, warum ist man Israel gegenüber kritisch, sondern dann ist man automatisch antisemitisch. Man ist in dem Moment, wo man einen Vortrag, wie ich ihn heute halte hier, bin ich für viele Israelis auch als sich selbst hassende Jude oder Antisemit. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn aus deutschen Gefilden dann irgendwie mir, dem Sohn von Holocaust-Überlebenden, dann klargemacht werden von Deutschen, von denen ich nicht weiß, was ihre Eltern oder Großeltern vor 50, 60 oder 70 Jahren gemacht haben, ich dann beigebracht bekomme, dass ich ein antisemitischer Jude bin und ein sich selbst hassender Jude. Dass dieses Moment der Absetzung aus dem Ex Negativo ging einher mit zwei Grundmustern des Verhaltens. Ich rede jetzt von pauschalisierenden, generalisierenden, das muss man in einer Stunde dann irgendwie bewältigen können. Wir können nachher die Sachen mehr differenzieren. Dass der Zionismus im Grunde genommen im Wesen immer schon expansiv gewesen ist. Denn wenn es heißt, ein Volk ohne Land muss in ein Land ohne Volk rein, dann heißt es ja auch mutatis mutandis, dass dieses Land, in das man eindringt, das man einem nicht gehört, sozusagen dann in Besitz genommen wird. Ein Land wird in Besitz genommen, indem man expansiv ist. Warum übrigens, dass im Zionismus sozusagen ein Strukturmoment gewesen ist, ist, weil der Zionismus die einzige nationale Befreiungsbewegung ist, die dreierlei Grundvoraussetzungen für die Nationalstaatsbildung nicht selber aufweisen konnte. Für alle Nationalstaatsbildungen, die wir im 19. Jahrhundert kennen, gab es eine Voraussetzung, die Einheit des Territoriums. Das heißt also, Franzosen wissen genau, was ihr Territorium ist, in dem Moment, wo sie sagen, das ist jetzt Frankreich, die Grande Nation. Sogar die Deutschen, die immer einen starken Drang nach Osten aufgewiesen haben in ihrer Geschichte, wussten relativ genau, dass sie sich entscheiden mussten 1848 zwischen der kleindeutschen Lösung und der großdeutschen Lösung, weil das Territorium somit auch mehr oder weniger abgesteckt war. Sie gucken mich entsetzt an, aber ja, sie haben im 19. Jahrhundert dieses Problem gehabt. Wie wollte man in der Paulskirche das Problem lösen? Also die eine Grundvoraussetzung, es gab nicht die Einheit des Territoriums, weil das Territorium gar nicht in jüdischer Hand gewesen ist. Die zweite Grundvoraussetzung, dass ein Kollektiv sich konsolidiert und sich sozusagen als Volk dann als Nation ausweist. Auch das gab es nicht, weil Juden ja in alle Herren Länder verstreut waren und damit sie zu einer soziologischen, einheitlichen Kategorie wurden, mussten sie sich erstmal in diesem Land einfinden. Aber das hat ziemlich viele Jahre gedauert, bis die Einwanderungswellen es dazu gebracht hat, dass es eine kritische Masse in dem dann eroberten Territorium gegeben hat. Und eine dritte Grundvoraussetzung, die es für jede Nationalstaatsbildung gegeben hat, war, dass es auf kultureller Ebene zumindest eine Nationalsprache gegeben hat, eine, die sich konsolidiert hat. Übrigens, auch das gab es Unterschiede. Das Englische konsolidiert sich schon sehr viel früher, schon zu Shakespeares Zeiten und bei das Französische schon ab der Zeit von Ludwig dem 14. Bei ihnen war es sehr viel später. Sie brauchen erst den Duden, der nach der deutschen Einigung erst kommt, damit er Ihnen ein Gesetzeswerk vorlegt, bei dem sogar die Ausnahmen mit Regeln, also es war sehr viel später, aber im Judentum gab es überhaupt keine, es gab einen großen Sprachstreit zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen dem Hebräischen, das damals noch unterentwickelt war, und dem Jiddischen, also der Sprache des osteuropäischen Judentums. Was sollte jetzt die Nationalsprache werden, um die Perversion endgültig darzustellen, weil einige Leute im späteren Technion, der damals noch Technikum hieß, deutsche Dozenten waren und die deutsch-jüdischen Dozenten haben sich in der Anfangszeit immer dadurch hervorgetan, dass sie des Hebräischen nicht mächtig waren und deshalb haben sie im Technikum, im Polytechnikum auch immer auf Deutsch doziert, beziehungsweise Wissenschaft, beziehungsweise Ingenieurswesen gelehrt, kam es dazu, dass sogar der Vorschlag war, dass Deutsch die Nationalsprache werden sollte des Zionismus. Das heißt, es gab eine ganze Menge Probleme, die damit einhergingen, dass die Grundvoraussetzungen des Nationalstaatlichen noch nicht gegeben waren, strukturell und historisch noch nicht gegeben waren. Es entschied sich dann. Es entschied sich dann, dass das Hebräische wurde und eben nicht das Jiddische. Und übrigens, was zur Folge hatte, dass das Jiddische als die diasporische Sprache nirgends auf der Welt so verfolgt worden ist, als gerade in dem Land der Juden. Was auch eine der Perversionen ist und so. Die eine Sache, die also damit, dass die Juden sozusagen sich das Territorium aneignen sollten und dann dort ein Kollektiv festsetzen mussten, um dann irgendwie kulturell sich auch irgendwie als Nation herauszuarbeiten, hing eben damit zusammen, dass das Territorium als Grundvoraussetzung erstmal angeeignet werden sollte. Das bedeutete mehr oder minder, dass man expansiv sein musste. Zugleich, und das möchte ich auch gleich dialektisch hervorrufen, war der Zionismus auch immer exklusiv, das heißt, er schloss sich ein, er mauerte sich ein. Er kam aus Europa, der Zionismus ist keine Erfindung des Orients, auch nicht von Südamerika und auch nicht des fernen Ostens. Das war eine, im Zuge der Nationalstaatsbildung des 19. Jahrhunderts eben ein europäisches Projekt. Er kam zwar aus Europa, aber bildete sich eben nicht in Europa, sondern bildete sich eben im Nahen Osten. Das bedenkt man, das muss man bedenken. Der Spruch, der berühmte Spruch von Herzl, in Basel gründete ich den Judenstaat. In Basel gründete ich den Judenstaat, ist schon ein sehr indikativ für die Frage, was soll das heißen, dass ein Staat, der im Nahen Osten entstehen soll, in Basel herausgerufen worden ist. Das war ein Kopfgeburt, die visionär war, die dann ins Gang gesetzt werden, aber dann kam es eben dazu, so hieß eine der sehr schönen Veranstaltungen an der Jerusalem-Universität vor 15 Jahren, dass man mehr oder weniger Weimar in der Wüste gründen wollte. Weimar in the Desert. Desert, Israel ist doch damals sehr viel Desert, sehr viel Wüste. Und man wollte aber im Grunde genommen die Vorstellung von einem Weimar, das heißt oder von Berlin, so hieß es übrigens bei sehr vielen aus Deutschland vertriebenen Juden nach der Machtergreifung der Nazis. Sehr viele Juden, die nach Palästina kamen, sagten, wir sind nicht aus Zionismus gekommen, wir sind aus Berlin gekommen. Die Vorstellung war im Grunde genommen, dass man gar nicht irgendwie jetzt nach Palästina umgegangen hat, man hatte keine andere Möglichkeit, das war Not-Migration. Das heißt also, auf der einen Seite war man expansiv und auf der anderen Seite hat man sich immer eingemauert. Man wollte im Grunde genommen auch keine Fremde haben. Man wollte keine Fremde haben in dem Sinne, dass beispielsweise Nichtjuden nicht also jetzt irgendwie Bürger des Staates werden sollen. Es gab eine kleine Gruppe im Zionismus, Brit Shalom hieß sie. Da waren Mitglieder, Erlauchte, Gelehrte, zumeist Deutsche, Gershom Scholem, Martin Buber, Hans Kohn, Judah Magnes, wichtige Gelehrte, die immer schon von Anbeginn in den 20er Jahren gesagt hat, der Zionismus kann nicht exklusiv werden. Hier geht es darum, einen Staat zu gründen, in dem es mindestens zwei Nationen gibt, und mindestens zwei Kollektiven gibt, Araber und Juden. Das ist, wie gesagt, keine Gruppe, die sich durchgesetzt hat im Zionismus. Es war eine linke Gruppe, es war diese linke Gruppe, die politisch linke Gruppe im Zionismus, die sich aber im Zionismus nicht durchgesetzt hat. Ich möchte ein weiteres Moment mit in Anschlag bringen, ein psychoanalytisches Moment, wenn ich das mal so nennen darf. Das Judentum entstand aus zwei Leitern, nicht das Judentum, der Zionismus entstand oder kam in die Welt, wobei zweierlei Schuldmomente seine gesamte Entwicklung, jetzt psychoanalytisch gesprochen, zweierlei Schuldmomente seine Entwicklung begleiteten, sogar konstituierten. Das eine war, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, der Vatermord, den man sozusagen an dem Ghetto-Judentum, das Städteljudentum, das ursprüngliche Judentum, aus dem sich der Zionismus emanzipieren wollte, abschaffen wollte. Der Begriff die Negation der Diaspora, den ich vorhin verwandt habe, besagt ja nichts anderes, als das Städteljudentum, wie man das in Osteuropa gekannt hat, die Juden, die in Ghettos leben, also raus aus dem Ghetto und so weiter, mehr oder weniger bedeutet, dass das religiöse Judentum im Zionismus abgeschafft werden sollte. Nicht ganz, wie sich herausstellte, denn den gemeinsamen Nenner, den man dennoch im Zionismus dann irgendwie herstellen wollte, war über die Religion. Deshalb das Land der Urväter, das sollte das Territorium sein, das biblische Land Israel, das sollte das Territorium sein. Und zweitens die Sprache, die der Mann gewählt hat, das Hebräische, war ja die Bibelsprache. Das sollte sozusagen die Kontinuität schlagen über 2000 Jahre Exillebens hinweg. Aber wichtig ist in unserem Zusammenhang, dass dieses Moment einherging mit der Abschaffung eines Judentums, bei dem sehr oft das antiorthodoxe oder das antireligiöse Ressentiment sehr stark entwickelt war. Und bis zum heutigen Tag können Sie sehen, wie viele Israelis, jüdische Israelis, gegen orthodoxe Juden eine Aversion haben, weil diese orthodoxen Juden zumeist keine Zionisten sind. Und dann aber sich damit auseinandersetzen müssen, dass am Holocaust-Gedenktag, wenn die Sirenen erklingen und sie vielleicht eventuell gerade auf die Vitrine in den Wohnzimmer ihrer Eltern, die vergilbten Bilder ihrer Vorfahren, die im Holocaust umgekommen sind, und die sehen ja genauso aus wie die orthodoxen Juden. Verstehen Sie, wovon ich rede? Das heißt also, wie im Grunde genommen die Aversion gegen das orthodoxe Judentum ja nichts anderes bedeutet, als dass man eine Aversion gegen seine Herkunft selber hat. Ein Schuldmoment, wenn man das noch gefordert hat, dass das negiert werden sollte, oder damit zu meinen, jetzt physisch negiert werden sollte. Aber es kommt nicht von ungefähr, dass man so viel den orthodoxen Juden, die nicht zionistisch sind, aber die auch von der gesamten Lebenshaltung her, von ihrer Lebenswelt her, was ganz anderes repräsentieren als das befreite zionistische Judentum, dass man denen mit Aversion begegnet. Das zweite Schuldmoment, auch wieder psychoanalytisch gedeutet, jeder Israeli, wenn er nicht gerade defekt ist in seinem Kopf, jeder Israeli weiß, dass der Staat Israel gegründet wurde, einhergehend mit einem an den Palästinensern begangenes historisches Unrecht. Jeder weiß, dass der 48er Krieg, die Vertreibung, zum Teil Flucht, aber zum Teil auch handfeste Vertreibung der in Israel lebenden Palästinenser einherging. Das heißt, jeder Israeli weiß mehr oder weniger, dass der Hass, der den jüdischen Israelis entgegenschlägt von Seiten der Palästinenser, von Seiten überhaupt auch der Araber in der Welt, nicht zuletzt seinen Wahrheitskern dahin hat, dass es in der Tat an den Palästinensern begangenes Unrecht gegeben hat. Sie merken schon, dass für meine Begriffe die Entwicklung des Zionismus mit Grundstrukturen einhergehen, die von vornherein angelegt war, das Expansive, das Ex-Negativo Reagierende, das Moment des sich selbst Einschließenden und so weiter und so fort, aber dass es auch einhergeht mit historischen Momenten, beispielsweise der Staatsgründung und der geopolitischen Lage, die entstanden war, deshalb auch die Fetischisierung der Sicherheitsfrage, entstanden war, dass eben das arabische Umfeld eben nicht gerade begeistert war von diesem Land. Endgültig war vollkommen klar, dass eine Wende eintritt, die mit dem ursprünglichen Zionismus so nicht gedacht war. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass das eine Spätentwicklung ist mit dem sogenannten Sechstagekrieg von 1967. Was dort eintrat, war, dass die eroberten Gebiete, um es in Erinnerung zu rufen, im Süden war das die Sinai-Halbinsel von Ägypten und der Gazastreifen. Im Osten war das das Westjordanland, die sogenannte Westbank. Und im Norden war das die Golanhöhen. Dass vor allem das Westjordanland im Osten, die Westbank, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also es gab 2-3 Jahre, wo man sagte noch, das ist Faustpfand für zukünftige Friedensverhandlungen, dass das sehr bald aber dann umgeschlagen ist in ein religiöses Moment, wo die sogenannten national-religiösen Juden sagten, das ist Land, das von Gott verheißen ist, das ist Land, das gar nicht irgendwie verhandelt werden kann, weil Gott verheißenes Land eben heiliges Land ist. Zum Unterschied zwischen orthodoxen Juden, von denen ich gerade sprach, die nicht Zionisten sind, und von nationalreligiösen Juden. Die orthodoxen Juden sind nicht zionistisch aus theologischen Gründen. Sie werden es vielleicht wissen, dass der orthodoxe Jude gar nicht der Meinung war, dass der Staat Israel hätte in die Welt kommen dürfen, weil nach orthodoxem Glauben der Staat Israel bzw. das Königreich Israel erst dann erstehen muss, wenn der Messias gekommen ist. Und ich pflege immer in einem deutsch-christlichen Umfeld zu sagen, ihr Messias ist eventuell schon gekommen, bzw. nach ihrem Glauben ist er gekommen, nach jüdischem Glauben ist der Messias noch nicht gekommen. Von daher war die Gründung des Staates Israel nach orthodoxem Glauben ein Vorgriff auf Gottes Willen. Von daher sind auch das orthodoxe Judentum gegen die Gründung des Staates Israel gewesen und auch gegen den Zionismus. Was hat das nationalreligiöse Judentum, also sozusagen die Siedlerbewegung, wie Sie sie heute kennen, geschafft? Mehr oder weniger die Quadratur des Kreises. Nämlich wenn orthodoxes Judentum, orthodoxe Glauben und Zionismus sich ja gegenseitig ausschließen, das habe ich versucht gerade darzustellen, bedeutet mehr oder weniger die Synthese zwischen beiden die Quadratur des Kreises. Und wie hat man argumentiert? Man hat folgendermaßen argumentiert. Ja, es stimmt, der Messias muss erst kommen, aber offenbar ist er schon unterwegs. Woher wissen wir, dass er schon unterwegs ist? Ja, Sie lachen. Bei Ihnen gab es ja schon die Offenbarung, da lachen Sie nicht, gell? Bei Ihnen haben Sie schon, ist er am dritten Tag irgendwie zum Himmel aufgestiegen und so weiter. Dann, aber ich glaube, die Mehrheit der Anwesenden sind sofort mit der christlichen Religion. Ich versuche jetzt nicht die Religion lächerlich zu machen, was ich versuche jetzt gerade zu sagen, wie argumentiert sozusagen die nationale Religion? Sie sagen, ja. Der Messias ist unterwegs. Der Beweis dafür ist die Gründung der zionistischen Bewegung. Und als dann im Jahre 1967 das Land der Urväter, wie es heißt, also das Westjordanland, das ist ja genau das Land, wo in Bethlehem und in Hebron und so weiter das Land der Urväter ist, als in dem Moment, wo es erobert worden ist, sagten die, naja, jetzt ist vollkommen klar, dass er unterwegs ist. Jetzt haben wir schon das Land schon in unseren Besitz genommen und jetzt muss er sozusagen, leben wir schon in den Zeiten, ich übersetze aus dem Hebräischen, im Angesicht des Messias. Das sind die sogenannten messianischen, wenn Sie immer hören, irgendwie in den Nachrichten, die messianischen Fundamentalisten und so weiter. Das sind diejenigen, die sagen, das Land kann nicht zurückgegeben werden, das ist überhaupt kein politisches, Objekt der politischen Begierde mehr, sondern das ist ein gottverheißenes Land und von daher muss es erstens besiedelt werden und darf auf keinen Fall wieder zurückgegeben werden. Womit sozusagen in die sogenannte Besatzung oder in das Regime, das Okkupationsregime, das 1967 bald 50 Jahre betrieben wird, ein religiöses Moment reinkam. Das religiöse Moment ist so wie die Neurose. Sie wissen ja, es gibt nichts Schwieriges, als sich von der eigenen Neurose zu befreien. Und wenn Sie religiös argumentieren und noch irgendwie Gottes Willen heranziehen wollen, dann können Sie damit rechnen, dass das Argument irrational wird, weil man sagt, wieso meint ihr, dass das ein verhandelbares Land ist, wenn es Gott anders gewollt hat? Und wer will sich schon mit Gott anlegen? Das heißt, das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist, dass in den Zionismus, der ursprünglich sich sozialistisch-säkular verstanden hat, aber durch die Hintertür zumindest irgendwie die Grundmatrix des Religion bewahrt hatte, ein religiöses, aktives religiöses Moment reingekommen ist, das zu einem bestimmenden Faktor geworden ist, der so sehr bestimmt ist, dass bestimmte Wissenschaftler schon von einem Staat im Staate reden. Das heißt also, die Siedlerbewegung und die Gründung der Besiedlung des Ost-Westjordanlandes ist mehr oder weniger zu einem Staat im Staat geworden. Und weil heute mittlerweile in der Regierung solche Leute wie Naftali Bennett und Shaked, also zwei Posten, Naftali Bennett, der Erziehungsminister, und Shaked, die Justizministerin ist, aus dieser Bewegung kommen, dann haben wir es nicht mehr mit irgendwie einer außerparlamentarischen Bewegung zu tun, die radikal ist, sondern wir haben es mittlerweile mit einem Establishment, der ist die politische Klasse Israels. Und im Übrigen ist das eine politische Klasse, die nicht nur sich durch diese Ultrarechten speist, sondern im Grunde genommen auch immer an Politik der Likud-Regierungen gewesen ist, immer schon. Die Likud-Regierungen hatte ja auch ursprünglich die Ideologie von Groß-Israel. Groß-Israel bedeutet das Land Israel, wie wir es bis 67 gekannt haben, plus eben das Westjordanland. Golanhöhen dürfen gar nicht mehr zurückgegeben werden. Sinai-Halbinsel, die nie ein Projekt sozusagen von Groß-Israel gewesen, konnte zurückgegeben werden für den Frieden mit den Ägyptern. Das heißt also, wir haben es heute mit einem Moment zu tun, dass sich der Staat Israel mit einer historischen Situation herumzuschlagen hat, aus der es keinen Ausweg gibt, ohne dass ein bestimmter Preis gezahlt werden will, der in den Augen von vielen immer der große, viel zu große Preis sein wird. Ich rekapituliere Sachen, die ich schon hier öfters vorgetragen habe, auch in Berlin, aber das ist jetzt wichtig für die weitere Argumentation, denn Punchline von allem dem kommt noch zum Schluss. Also ich meine, die Kernaussage kommt noch zum Schluss. Die Weggabelung, die historische Weggabelung, mit der wir uns hier rumschlagen in Israel, von zionistischer Perspektive aus betrachtet, ist, dass man entweder die Zwei-Staaten-Lösung eingeht, das heißt also einen palästinensischen souveränen Staat neben einem souveränen Staat Israel gelten lässt, wofür dann die Gebiete, besonders im Westjordanland, geräumt werden müssten, die Siedlungen müssten abgebaut werden, die Jerusalem-Frage muss im Sinne der Hauptstadt zweier Länder gelöst werden und auch das Flüchtlingsproblem der Palästinenser muss zumindest also symbolisch anerkannt werden und dann historisch verhandelt werden, welche Quantität an Flüchtlingen könnte dann in das Kernland Israel kommen. Diese Lösung, von der die israelische Friedensbewegung eine ganze Zeit lang mehr oder weniger ihr Schibboleth gesehen hat, also das war für sie das Ziel, ist mittlerweile fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden, weil die Besiedlung schon mittlerweile dermaßen verzweigt und dermaßen sich festgemacht hat, dass eine Räumung heute schon fast wie ein Ding der Unmöglichkeit aussehen mag. Ich würde auch darüber hinaus noch die Hypothese in die Luft setzen, und die ist schon nicht mehr so hypothetisch, mit jedem Jahr, das vergeht, gelangen immer mehr Leute zur Überzeugung, dass es nicht schon eine Hypothese ist, dass sollte es dazu kommen, dass eine israelische Regierung beschließt, die Zwei-Staaten-Lösung anzugehen, das heißt also auch die Gebiete zurückzugeben, indem sie geräumt werden und die Siedlungen anzubauen, dass es mehr oder weniger zu einem, wenn nicht zu einem israelischen Bürgerkrieg, zu bürgerkriegsähnlichen Situationen in Israel kommen würde. Das weiß jeder israelische Politiker. Und jeder israelische Politiker weiß, dass wenn er weiterhin ein israelischer Politiker sein will, er das am besten nicht artikuliert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sollte es nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen, so entsteht heute objektiv, während wir hier reden, schon seit guten 50 Jahren, objektiv eine binationale Struktur. Denn wenn 3 Millionen Leute im Westjordanland und 1,5 Millionen im Gazastreifen sozusagen und israelische Oberhoheit. Und das gilt auch für den Gazastreifen, weil Israel mehr oder weniger das die ökonomische Existenz von Gaza noch immer mehr oder minder beherrscht, obwohl man sich dort rausgezogen hat. dann entstehen ja sozusagen eine objektive Struktur, ich sage noch nicht ein Staat, eine Struktur, die binational ist. Das heißt, Palästinenser und Juden leben unter israelischer Oberhoheit. Jetzt kann man das früher oder später entweder demokratisch absegnen, indem die Palästinenser sagen, okay, wir geben auf, wir wollen euch nicht bekämpfen, wir wollen dafür volle Bürgerrechte haben. Und die Israelis, die jüdischen Israelis sagen, okay, ja, also zusammen mit unseren im Land bereits lebenden 1,4 Millionen Arabern und eben die Leute im Westjordanland und im Gazastreifen und so weiter, wir sehen das ein und so weiter. Und dann hätten wir sozusagen einen binationalen, wenn Sie wollen, auch tendenziell einen multinationalen Staat. Dafür müsste man diese demokratische Absegnung machen. Gibt man diese demokratische Absegnung aber nicht, entsteht sozusagen objektiv ein Apartheidstaat, der dann sich von sich selber sagt, ich bin ein Apartheidstaat. Apartheidstrukturen gibt es heute schon. Aber dann ist es ein offiziell erklärter Apartheidstaat, denn es ist absehbar, wann Juden dann unter diesen Bedingungen zur Minorität im eigenen Land werden. Bin ich klar in dem, was ich hier... Also es ist in der Tat die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Das ist in der Tat die Wahl zwischen zwei Optionen, die jede von denen das Ende des Zionismus mehr oder weniger zur Folge hätte. Sowohl der Bürgerkrieg, wenn es dazu denn käme, als auch die binationale Struktur. Das ist dann ein zionistisches Land mehr. Das ist ein Land eben von zwei Kollektivitäten, zwei Nationalkollektivitäten. Und das muss man dann ganz anders sich dann irgendwie denken, als eine Föderation oder Konföderation oder eben als ein Staat, in dem mehrere Ethnien und mehrere Nationen leben. Es gibt ja solche Möglichkeiten, keine besonders erfolgreichen, nur bei Ihnen im Süden von Deutschland, die Schweiz macht das. Aber wir sind eben nicht die Schweiz. Ich komme jetzt zum Abschluss meines Vortrags, in dem ich versuche, anhand all dessen, was ich gerade dargestellt habe, folgende These zu stellen. Man fragt sich ja immer wieder, warum macht Israel nicht den Frieden? Denn wenn Israel den Frieden machen würde, dann wäre die Sicherheitsfrage gelöst. Und wenn nicht bald gelöst, dann mittel- oder längerfristig gelöst. Man könnte sich dann mit den realen sozialen Zerrissenheiten im Land, so wie das Problem, das Klassenproblem, es ist eine Diskrepanz mittlerweile in der Sozialstruktur entstanden, die es so im israelischen Judentum nie gegeben hat. Das ethnische Problem zwischen orientalischen Juden und aschkenasischen Juden, das immer eskaliert ist in den letzten Jahren. Das Problem von in Israel lebenden Juden und in Israel lebenden Arabern, das Problem von Alteingesessenen gegenüber Neueinwanderern, das Problem überhaupt, das generationelle Problem, eine ganze Menge Probleme gibt es heute in Israel zu lösen. Es ist in seiner Potenzialität ein zutiefst zerrissenes Land und man müsste diese Probleme lösen. Eines der Argumente, warum man den Frieden nicht macht, könnte mehr oder weniger sein, weil wir uns sonst mit dem auseinandersetzen müssten, was wirklich Israel mehr oder weniger aus den Kippfunktionen, die es da noch gibt, aufspringen würde. Sollte der Frieden um Gottes Willen ausbrechen, dann müsste man sozusagen dann jetzt nicht mehr die äußere Gefahr irgendwie dauernd perpetuieren und fetischisieren und verdinglichen, sondern man müsste dann sozusagen die inneren Zerrissenheiten dann in den Griff kriegen. Kein sehr leicht zu bewältigendes Problem, wenn man das genau soziologisch analysiert, was da alles auf dem Spiel steht. Darüber hinaus aber könnte man sich doch fragen, welche Perspektive bietet man irgendwie aus zionistischer Perspektive heute einem in jungen Ehepaar, das Kinder in die Welt bringen will? In was für eine Welt werden diese jüdischen Kinder geboren? In einer Welt, in der zu erwarten steht, dass wenn es so weitergeht, wie es weitergeht, dass es immer wieder periodisch Kriege geben wird. Eine Welt, in der, wenn es so weitergeht, immer wieder Terror und Israel auch immer wieder brachial gewaltlich und in einer disproportionalen Art und Weise auf das reagieren wird, indem man immer mehr Gewalt reingesteuert wird und immer mehr Terrorismus dadurch entsteht. Also irgendwie diese ewige Kreislauf, dieser Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt und so weiter? Wie kann man da überhaupt längerfristig überhaupt in sowas leben? Also warum macht Israel nicht den Frieden? Und ich frage das in dem Fall nicht, warum machen die Palästinenser nicht den Frieden und warum machen die anderen nicht? Ich rede von Israel. Warum? Weil das, worum es zu gehen hätte, und lassen Sie sich ja nicht einreden, dass es hier um einen religiösen Konflikt geht. Es geht hier nicht um einen religiösen Konflikt. Es geht hier um einen Territorialkonflikt. Und das, worum es geht, ist das Territorium, das besetzte Territorium. Und wer es in der Hand hätte, dieses Territorium freizugeben, um überhaupt in Friedensverhandlungen zu kommen, ist eben Israel. Warum? Weil Israel in der Besetzung dieses Territoriums praktiziert seit vielen Jahrzehnten. Warum? Also treibt man nicht den Frieden voran? Und ich rede jetzt nicht von den ideologischen Aussagen, dass man den Frieden will. Ich pflege immer zu sagen, es gibt kein Land auf der Welt, wo so viele Friedenslieder geschrieben werden wie Israel. Wir sind Weltmeister in Friedenslieder, Friedenssongs. Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, warum wird nicht der Frieden praktiziert? Das heißt, warum treibt man ihn nicht irgendwie als politische Lösung voran, statt ihn sich zu ersehnen? Sie wissen ja, in der deutschen Romantik gibt es ja den Begriff der Sehnsucht, der auch besagt, dass das, was ersehnt wird, auch nie sich verwirklichen darf. Und deshalb ist die Sehnsucht die eigentliche Lustgewinn. Das hat Ihnen schon viel Scheiße eingebracht in Ihre politischen Kultur in Deutschland. Aber wenn ich das mal jetzt mal anders umdeuten darf und mich fragen will, warum betreibt man den Frieden nicht? Man sieht ja, weil man den Frieden nicht will. Man hat den Frieden nie gewollt. Und ich versuche jetzt, mir zu überlegen, was heißt das, dass man den Frieden nicht gewollt hat? Dann darf ich das jetzt nicht den Frieden als eine metaphysische Kategorie mir denken, so wie eines ihrer berühmtesten Philosophen Schopenhauer mal getan hat. Also nicht den Frieden, nicht den Willen irgendwie als eine metaphysische Kategorie, sondern den Willen als etwas, das sich sozusagen sozial und politisch und kulturell real verfolgbar, empirisch nachweisbar umsetzt. Also, um das jetzt mal umzudenken, die Frage, warum wählen sich die Israelis immer wieder die Parteien, die Regierungskoalition herstellen, die den Frieden dezidiert nicht wollen? Und auch wenn sie sagen, dass sie ihn wollen, machen sie alles, um ihn zu verhindern. Wie kommt es, dass Netanjahu innerhalb kürzester Zeit zu dem am längsten regierenden israelischen Premierminister der gesamten zionistischen Geschichte, also er wird in einiger Zeit schon den Ben-Gurion überrundet haben. Wie kommt es, dass es, na gut, dafür gibt es natürlich eine ganze Menge Beispiele, aber warum, dass es in Israel keine ernstzunehmende Opposition gibt? Die Arbeitspartei ist keine Opposition. Wie von ungefähr wird sie genannt, Likud B, das heißt also das zweite Likud. Denn gerade in der Außenfrage unterscheiden sie sich nicht. Jetzt brauchen sie sich nicht zu sehr zu lächeln, denn der Unterschied zwischen CDU und SPD ist doch hier nicht irgendwie etwas, das man großartig irgendwie... Und der Unterschied zwischen den Tories und die Labour Party oder der New Labour, wie es unter Blair war, war auch nicht besonders groß. Aber immerhin haben die jetzt den Jeremy Corbyn. Ja, Ausnahme. Wird spannend. Aber was ich versuche zu sagen, ist nicht in der Frage des Sozialismus, der steht im Moment nicht historisch zur Debatte. Also historisch real zur Debatte. Historisch steht er die ganze Zeit zur Debatte, aber historisch real steht er nicht zur Debatte, sondern in der Frage, warum wählt man sich immer wieder Regierungen, die den Frieden eher verhindern wollen, indem sie beispielsweise den Siedlungsbau nur ausweiten, indem sie mehr oder weniger den Anspruch auf das besetzte Land sozusagen auch religiös noch und nöcher einfordern? Und meine Antwort ist, dass nicht nur aus den Gründen, die ich erwähnt habe, sondern zusammengefasst alles, was ich dargestellt habe aus der Entwicklung des Zionismus, ich der Meinung bin, dass der Zionismus nie wirklich seiner selbst sicher war, dass er historische Nachhaltigkeit hat. Frieden kann man nur dann machen wollen, wenn man gerade glaubt, dass man den Frieden dann auch garantieren kann. Wenn man nicht daran glaubt, dass der Frieden garantierbar ist, dann betreibt man eine Existenz, die im Grunde genommen nur auf geborgte Zeit lebt. Natürlich würde sich jetzt jeder Israeli empören, was redest du denn da? Wir sind doch da und wir haben unser Existenzrecht und wir existieren auch, wir haben die stärkste Armee der Welt. Wir sind doch wer? Aber alle Fragen, die ich eben versucht habe darzulegen und zu artikulieren, wird von keinem dieser Israelis, die so reagieren, mit etwas anderem beantwortet, als wenn die anderen zu uns kommen, kriegen sie eins auf die Fresse. Wenn sie uns mit Gewalt kommen, kriegen sie mit zehnfacher Gewalt zurück. Das heißt also, die ganze Vorstellung, die man hat, ist, wir müssen wie eine gepanzerte Bastion leben, genauso wie die Grundstrukturen schon immer gewesen sind. Expansiv auf der einen Seite, gepanzert auf der anderen Seite und die ganze Welt ist antisemitisch. Man muss nun mal verfolgen, wie ein Mann wie Netanyahu es geschafft hat, die Beziehungen zu den USA über Obama zu verspielen in einer Art und Weise, wo sich wirklich der Normal-Israeli einen Kopf greift. Denn das Eldorado, der feuchte Traum eines jeden Israelis, ist doch Amerika. Wie kommt er denn dazu, sich so in die amerikanische Politik einzumischen, dass die eigentlich im Grunde genommen heute sagen müssen, wir haben jetzt die Schnauze voll von den Israelis, sollen die zusehen, wie sie zu Rande kommen. Na gut, es gibt geopolitische Interessen der Amerikaner und es wird noch lange dauern, bis man Israel fallen lässt. Aber wie kommt man dazu, das zu verspielen in einer Art und Weise, wie es Netanyahu getan hat? Woher diese Arroganz? Und ich sage Ihnen, diese Arroganz, diese Omnipotenzgefühle haben mit einer tiefen Unsicherheit des Zionismus zu tun. Mit der Unfähigkeit wirklich zu behaupten, dass man historisch längerfristig wird existieren können, weshalb übrigens der Begriff die Ewigkeit Israels zu Parole geworden ist in Israel. Netzach Israel. Es gibt dieses Netzach Israel schon in der Bibel und das ist sozusagen auch zur säkularen Parole geworden. Wir werden in aller Ewigkeit bestehen. Nein, wir werden nicht in aller Ewigkeit bestehen, wenn die Strukturen so weitergehen. Und der einzige Grund, wie ich mir erklären kann, warum man den Frieden nicht will, ist, weil man den Frieden sozusagen nicht traut. Und man traut dem Frieden deshalb nicht, weil man von vornherein seinem eigenen historischen Projekt nicht getraut hat. Der Zionismus muss sich in der Tat damit auseinandersetzen, dass ein Großteil des jüdischen Volkes nicht in Israel lebt. Der Zionismus muss sich damit auseinandersetzen, dass immer mehr Leute sich fragen, was ist das für eine Zukunft? Und entweder die Auswanderung als eine Option nehmen. So eine Vorstellung in Berlin, wie zum Beispiel Jugendliche nach Berlin kommen, wäre vor 20, 25 Jahren nicht denkbar. Ein Spruch, wie ihn Rabin getätigt hat in den 70er Jahren, dass alle, die aus Israel abwandern, Abfallprodukte der israelischen Gesellschaft sind. Also ich meine, so wird auch in Israel manchmal geredet, ein Mann wie Rabin, der übrigens in dem Zusammenhang erwähnt sei, der Einzige, von dem ich mir denken könnte, dass er es vielleicht durchgeboxt hätte, dass man den Frieden mit den Palästinensern macht, ist nicht von ungefähr ermordet worden. Ja. Also ich denke mir das, dass im Nachhinein das eine Utopie, dass wenn er am Leben geblieben wäre, dass da vielleicht etwas durchgezogen worden wäre. Selbst das darf man bezweifeln, aber es ist nicht von ungefähr, dass er gerade ermordet worden ist. Er konnte noch in den 70er Jahren davon reden, dass die Abwanderer Abfallprodukte der israelischen Gesellschaft ist. Kein israelischer Politiker kann sich heute mehr leisten, das zu sagen. Und von daher ist meine linke Perspektive auf den Zionismus, ich komme zum letzten abschließenden Satz, jetzt ist es 1 Stunde und 5 Minuten geworden, ist die, dass man die Existenz des Staates wollen muss, damit der Staat existiert. Und damit er existiert, muss man den Frieden wollen. Und damit man den Frieden wollen muss, wollen will, muss man sich mehr oder weniger auch die historische Perspektive als eine nachhaltige denken. Und ich glaube, was uns heute noch immer umtreibt, ist eine zutiefst liegende historische Unsicherheit über die Nachhaltigkeit dieses Projekts. Ich danke Ihnen sehr.